Meine lieben Brüder, manchmal enthüllen die einfachsten Fragen die tiefsten Antworten. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie viel Zeit du mit Gott verbringst? Nicht um etwas zu erbitten, sondern einfach um in seiner Gegenwart zu sein? Manchmal sehnt sich unsere Seele nach etwas, das die Welt nicht bieten kann. Und die Antwort liegt in diesem stillen Moment zwischen dir und dem Herrn. Es ist Zeit, zur ersten Liebe zurückzukehren. Viele von uns rennen so sehr durchs Leben, dass sie die Schönheit vergessen, einfach still vor Gott zu sein. Psalm 46, 10 sagt: Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Wahre Frieden finden wir nicht im Lärm, sondern in dem Moment, in dem wir unser Herz hingeben und seine sanfte Stimme hören. Wie viele Segnungen verpassen wir, weil uns die Stille in der Seele fehlt? Beten ist nicht nur ein Moment am Tag, sondern eine Lebensweise. Ich möchte dich einladen, kurz über folgende Frage nachzudenken. Wie viel Zeit verbringst du mit Gott, nicht um etwas zu erbitten, sondern um ihn besser kennenzulernen? Diese Frage ist keine Last, sondern eine Liebeseinladung. Die Liebe eines Vaters, der unser Herz mehr will als unsere Worte. Ein Strom der Gnade fließt direkt vom Thron Gottes und er steht jedem offen, der aufrichtig danach sucht. Johannes 7,38 sagt: Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Innerstem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist die Verheißung für dich, der du heute entscheidest, mehr Zeit in seiner Gegenwart zu verbringen. Der Glaube ist wie eine Flamme, die täglich genährt werden muss. Wenn wir uns vom Altar des Gebets entfernen, wird diese Flamme schwächer. Doch wenn wir uns nähern, entfacht sie sich wieder mit einer Kraft, die die ganze Welt nicht auslöschen kann. In Zeiten der Krise, des Zweifelns und der Angst ist es der im Verborgenen gepflegte Glaube, der uns trägt. Viele Menschen suchen nach schnellen Antworten, nach sofortigen Lösungen, doch sie vergessen, dass wahre Versorgung von oben kommt. Jesaja 40, 31 erinnert uns: Aber die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft, sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Das Geheimnis liegt im Warten, Vertrauen und Ausharren. Geht nicht um lange Gebete oder schöne Worte. Gott ist nicht beeindruckt von unserer Redegewandtheit. Er sucht zerbrochene Herzen, die bereit sind zu sagen: Herr, hier bin ich. Er sehnt sich nach einer intimen, echten Beziehung, in der unsere Seele sich ohne Zurückhaltung ausgießt. Wie oft behandeln wir das Gebet wie eine Wunschliste, obwohl es in Wirklichkeit der heiligste Moment ist, um uns in Anbetung hinzugeben. Jesus lehrte, dass wir, bevor wir um irgendetwas bitten, zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit suchen sollten und alles andere würde uns hinzugefügt werden. Matthäus 6,33 klingt wie ein ständiger Ruf, das wirklich Wichtige zu priorisieren. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum so viele ein inneres Leeregefühl haben, selbst mitten in großen Erfolgen. Diese Leere ist nicht materiell, sie ist geistlich. Und nur der Heilige Geist kann sie füllen. Er ist der verheißene Tröster, derjenige, der mit uns geht in den dunkelsten Nächten und an den strahlendsten Tagen. Wenn wir aufrichtig beten, öffnen wir die Türen unseres Herzens, damit Gott darin wohnen kann. Wo die Liebe des Vaters regiert, ist kein Platz für Stolz, Angst oder Sorgen. Römer 8,26 sagt uns, dass der Geist selbst für uns eintritt mit unaussprechlichen Seufzern, selbst wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen. Was für eine wunderbare Sicherheit! Stell dir vor, wie dein Leben aussehen würde, wenn du jeden Tag eine Zeit nur für Gott reservieren würdest, ohne Ablenkungen, ohne Eile, einfach um seine Gegenwart zu genießen. Diese Praxis verwandelt die Seele, stärkt den Geist und verändert unsere Sicht auf die Welt. Die Zeit, die wir mit Gott verbringen, ist niemals verloren. Im Gegenteil, es ist die kostbarste Investition, die wir machen können. In einer Welt, die Produktivität über alles stellt, ruft Gott uns dazu auf, die Gemeinschaft höher zu schätzen als Leistungen. Denn am Ende zählt nur, was wir in seiner Gegenwart aufgebaut haben. Gott wirkt Wunder durch diejenigen, die genügend Zeit mit ihm verbringen, um seine Stimme zu hören, seinem Ruf zu folgen und voll Vertrauen auf seine Macht zu bauen. Auch du bist heute eingeladen, ein solches Leben zu führen, erfüllt von Gottes Gegenwart, bewegt durch den Glauben und getragen vom Gebet. Glaube mir, ein Leben des Gebets ist nicht nur für einige wenige bestimmt. Es ist für alle, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben. Es ist für diejenigen, die, wie Jesus es lehrte, an die Tür klopfen, bis sie geöffnet wird, suchen, bis sie finden, rufen, bis sie empfangen. Und Gott, der treu ist, wird immer antworten. Der größte Fehler, den wir machen können, ist zu glauben, dass Gott fern, unerreichbar oder zu beschäftigt ist, um unsere Stimme zu hören. Die Wahrheit ist, dass er näher ist als die Luft, die wir atmen. Wenn sich unser Herz aufrichtig ihm zuwendet, entsteht eine unsichtbare Brücke und in einem Augenblick befinden wir uns im Thronsaal des Königs aller Könige. Es braucht kein kompliziertes Ritual, keine Barrieren, nur ein zerbrochenes Herz und einen liebenden Vater, der bereit ist zu umarmen. Wie oft fühlen wir uns mitten in einer Menschenmenge allein, beladen mit Lasten, die uns zu erdrücken drohen. Und doch ist es genau in diesem Moment, dass Gott uns mit seiner Zärtlichkeit begegnet und uns daran erinnert, dass wir niemals verlassen wurden. Jeremia 33,3 lädt uns ein. Rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große und unfassbare Dinge zeigen, die du nicht weißt. Der Ruf ist einfach. Rufe. Und die Antwort ist gewiss. Er wird hören. Es ist nicht die Größe unseres Glaubens, die Gottes Herz bewegt, sondern die Aufrichtigkeit. Ein Flüstern des Glaubens, eine Träne der Reue, ein zwischen Schluchzen hervorgebrachtes Gebet kann die Fenster des Himmels öffnen. Der Gott, der die Sterne erschuf und jede einzelne beim Namen nennt, neigt sich herab, um dein Rufen zu hören, weil du ihm wichtig bist. Vielleicht gehst du heute durch dunkle Tage, in denen die Hoffnung wie eine schwache Flamme zu verlöschen droht. Doch gerade in diesen Momenten flüstert der Herr unserer Seele zu: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Jesaja 41,10 hallt wie ein sanfter Donner in der müden Seele wider und bringt neue Kraft, wo vorher Furcht war. Das Gebet ist der Schlüssel, der Türen öffnet, die die Welt niemals öffnen könnte. Keine Kette kann der Beharrlichkeit eines im Glauben gebeugten Knies widerstehen. Wenn du betest, beginnt sich das Unmögliche zu bewegen. Wenn du vertraust, arbeitet der Himmel zu deinen Gunsten. Es ist, als würdest du unsichtbare Samen säen, die zur rechten Zeit Früchte tragen werden, die du dir nie hättest vorstellen können. Jede im Verborgenen vergossene Träne wird vom Herrn gesammelt. Kein aufrichtiges Gebet geht verloren. Psalm 56,9 zeigt uns, dass Gott jede unserer Tränen in seinem Krug sammelt, wie einen kostbaren Schatz. Das beweist, dass selbst unsere Schmerzenseiten in seinen Augen ewigen Wert haben. Du bist nicht vergessen und deine Gebete haben mehr Wirkung, als du sehen kannst. Es ist leicht zu vertrauen, wenn alles gut läuft. Aber wahrer Glaube leuchtet am stärksten in den dunkelsten Stunden. Glaube heißt, zu vertrauen, ohne zu sehen, weiterzugehen, wenn kein sichtbarer Weg erkennbar ist. Den Kopf zu heben, auch wenn das Herz schwer ist. In Hebräer 11,1 lesen wir: Der Glaube aber ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Glaube ist das, was uns trägt, wenn die Umstände dagegen sprechen. Die Zeit mit Gott erneuert unsere Sicht, stärkt unsere Seele und weckt schlafende Träume. Wenn wir Zeit im Gebet verbringen, öffnen sich unsere Augen, um Dinge zu sehen, die vorher unsichtbar schienen. Was einst unmöglich erschien, wird zur Gelegenheit für Gottes mächtiges Wirken. Stell dir vor, was geschehen könnte, wenn jede Herausforderung als eine Gelegenheit betrachtet würde, Gottes Wesen noch tiefer kennenzulernen. Wenn jede Träne eine Einladung wäre, tiefer in seine Gnade einzutauchen. Wenn wir anfangen, das Leben aus dieser Perspektive zu sehen, verändert sich die Reise. Wir schleppen uns nicht mehr mühsam durch die Tage, sondern werden getragen von der lebendigen Hoffnung, die in uns wohnt. Gott hat nie versprochen, dass der Weg leicht sein würde, aber er hat versprochen, dass wir niemals allein sein werden. Selbst wenn Berge weichen und Hügel wanken, bleibt seine Treue bestehen. Jesaja 54,10 sagt: Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber Meine Gnade wird nicht von dir weichen. Welch eine feste Zusage für alle, die sich entscheiden zu vertrauen. Vielleicht fehlt es dir nicht an Glauben, sondern an Zeit in der Gegenwart dessen, der die Quelle allen Glaubens ist. Im stillen Ort wird neue Kraft geboren. Im Schweigen des Herzens hören wir die sanfte Stimme, die sagt, ich bin immer noch hier, gib nicht auf. Der Feind wird versuchen, dich glauben zu lassen, dass deine Gebete wertlos sind, dass dein Rufen die Decke nicht durchdringt. Aber die Wahrheit ist, mit jedem aufrichtigen Gebet bewegen sich die Himmel zu deinen Gunsten. Gib das Beten nicht auf, gib das Glauben nicht auf, gib das Warten nicht auf. Gott wirkt hinter den Kulissen unseres Lebens und bereitet das vor, was unsere Augen noch nicht sehen können. Auch wenn sich scheinbar nichts verändert, ist er am Werk. Denn die Verheißung ist klar. Und alles, was ihr im Gebet erbittet, wenn ihr glaubt, werdet ihr empfangen. Matthäus 21, 22. Er ist treu. Das Zitat ist zu erfüllen, was er verheißen hat. Mit jeder Minute, die du in der Gegenwart des Herrn verbringst, wirst du stärker, empfindsamer für seine Stimme und besser vorbereitet, die Pläne zu leben, die er bereits für deine Geschichte entworfen hat. Das Gebet ist keine schwere Pflicht, sondern eine unerschöpfliche Quelle von Kraft und Freude. Wenn wir Gott unsere Zeit im Gebet schenken, entdecken wir, dass er uns etwas viel Größeres im Gegenzug anbietet. Seinen Frieden, seine Führung, seine Kraft, um das zu bewältigen, was uns zuvor unmöglich erschien. Gebet verändert nicht nur die Umstände um uns herum, es verwandelt auch unser Innerstes. Gott formt unser Herz, während wir uns ihm hingeben. Und genau in diesem Prozess geschieht die wahre Veränderung. Es gibt einen Frieden, den die Welt nicht bieten kann und der nur in der Gemeinschaft mit dem Vater gefunden wird. Jesus sagte uns in Johannes 14, 27: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht. Und fürchte sich nicht. Dieser Frieden ist wie ein Balsam, der die tiefsten Wunden der Seele heilt, die intensivsten Ängste beruhigt und dort stärkt, wo Schwäche war. Wenn sich die Augen unseres Herzens für die Realität der Gegenwart Gottes öffnen, beginnen wir, jede Herausforderung als eine Gelegenheit zu sehen, ihn zu verherrlichen. Kein Kampf ist größer als Gottes Macht. Kein Schmerz ist so groß, dass er nicht von seinen Händen geheilt werden könnte. Das Gebet ist das Band, das uns mit dem verbindet, der die absolute Kontrolle über alles hat. Gott ruft uns zu einer Beziehung der Intimität und nicht nur zu gelegentlichen Begegnungen. So wie eine Beziehung Zeit, Pflege und Hingabe braucht, um zu gedeihen, wächst auch unser geistliches Leben, wenn wir es priorisieren, mit ihm allein zu sein. Jakobus 4,8 lädt uns ein. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wer sich ihm nähert, findet kein Urteil, sondern offene Arme und eine Liebe, die niemals versagt. Jeder Moment in der Gegenwart des Herrn ist ein Same, der in fruchtbarem Boden gepflanzt wird. Vielleicht siehst du das Wachstum nicht sofort, aber zur rechten Zeit wird die Frucht kommen. Und sie wird süß, reichlich und ewig sein. Das Leben im Gebet ist ein täglicher Aufbau. Und jede kleine Entscheidung, sich Gott zu nähern, baut eine stärkere Brücke zwischen dem Himmel und deinem Herzen. Aufrichtiges Gebet bringt Licht in die Bereiche unseres Lebens, die geformt werden müssen. Es ist kein leeres Ritual, sondern ein lebendiges Gespräch mit dem, der uns geschaffen hat. In 1. Johannes 5, 14 steht, und das ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen. Deshalb ist Beten mehr als Bitten. Es ist das Ausrichten unseres Willens auf das Herz Gottes. Wenn du deine Knie beugst, erhebst du dich stärker. Wenn du rufst, antwortet der Himmel. Wenn du suchst, wirst du finden. Nicht, weil wir es verdient hätten, sondern weil Gott gut und treu in allen seinen Verheißungen ist. Er wird nicht müde, deine Worte zu hören, selbst wenn sie immer dieselben sind. Für ihn ist jedes Gebet kostbar. Der Feind wird versuchen, dich abzulenken, dich zu beschäftigen und deinen Glauben zu schwächen, damit du das Beten aufgibst. Aber wisse dies, Beharrlichkeit im Gebet ist eine mächtige Waffe. In Lukas 18 erzählt Jesus das Gleichnis von der hartnäckigen Witwe, um uns zu lehren, dass wir immer beten und niemals aufgeben sollen. Jedes Gebet, das im Glauben gesprochen wird, bewegt Gottes Herz und zwingt das Unmögliche, sich seinem Willen zu beugen. Im stillen Gebet finden wir die Antworten, nach denen wir so sehr suchen. In dieser persönlichen Begegnung mit dem Schöpfer bekommt das Leben eine neue Bedeutung. Es spielt keine Rolle, wie lange es her ist, dass du dich das letzte Mal ihm genähert hast. Heute ist der richtige Tag. Jetzt ist die günstige Zeit, um neu zu beginnen. Die Wunden der Seele, die Enttäuschungen der Vergangenheit, die Schuldgefühle, die versuchen, uns zu fesseln, all das verliert seine Macht in der Gegenwart Gottes. Denn wo er ist, da ist Freiheit. Wie es in 2. Korinther 3,17 heißt, der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das Gebet führt uns an diesen Ort der Freiheit, wo wir aufhören, Sklaven der Angst zu sein und beginnen, geliebte Kinder zu sein. Gott kennt deinen Namen, sieht deine Kämpfe und hört deine Seufzer. Selbst das, was du nicht in Worte fassen kannst, versteht er vollkommen. Er ist nicht gleichgültig gegenüber deinen Tränen, noch taub gegenüber deinem Rufen. Er ist der Gott, der sich kümmert, der Gott, der handelt, der Gott, der antwortet. Lass nicht zu, dass Müdigkeit oder Eile dir das Vorrecht rauben, in der Gegenwart des Allerhöchsten zu sein. Selbst wenn es nur wenige Minuten mitten im Trubel des Tages sind, schenke sie ihm als Liebesgabe. Gott ehrt das Wenige, das aufrichtig gegeben wird, und verwandelt es in Segnungen, die unser Verstehen übersteigen. Eine übernatürliche Kraft wird freigesetzt, wenn wir im Gebet auf die Knie gehen. Sie ist mit menschlichen Augen nicht sichtbar, aber im Geist spürbar. Es ist, als würde eine Last von den Schultern genommen und die Hoffnung neu erblühen. Echtes Gebet berührt den Himmel und verändert die Erde. Wenn dein Herz heute nach mehr verlangt, dann suche nicht an den trockenen Quellen dieser Welt. Kehre zurück zu dem Einzigen, der den Durst deiner Seele stillen kann. In Johannes 4,14 erklärt Jesus: Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Und dieses Wasser steht jedem zur Verfügung, der es von ganzem Herzen sucht. Nichts ist kostbarer, als zu wissen, dass wir nicht allein gehen. Selbst in den dunkelsten Nächten, selbst an den stillsten Morgen ist Gott bei uns. Er ist der Gott, der in Josua 1,9 versprochen hat: Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, wohin du auch gehst. Dieses Versprechen gilt dir, jetzt, mitten in allem, was du durchmachst. Oft suchen wir Sicherheit in vergänglichen Dingen und vergessen dabei, dass wahre Sicherheit im Herrn zu finden ist. Wir bauen Sandburgen, die beim ersten Windstoß einstürzen, während Gott uns einen ewigen Felsen anbietet, auf dem wir unsere Füße fest gründen können. Wenn wir beten, ist es, als würden sich unsere Wurzeln tief in diesem Felsen verankern, sodass wir den Stürmen standhalten können. Gebet ist kein leeres Ritual, sondern der Atem der Seele. So wie der Körper Luft zum Leben braucht, braucht unser Glaube das Gebet, um lebendig zu bleiben. Jesus selbst hat uns das Beispiel gegeben, indem er sich an einsame Orte zurückzog, um den Vater zu suchen. Wenn der Sohn Gottes das Gebet als notwendig ansah, wie viel mehr brauchen wir diese tägliche Gemeinschaft? Die große Tragödie des Lebens ist nicht das unbeantwortete Gebet, sondern das nicht gesprochene Gebet. Wie viele Segnungen warten auf der anderen Seite eines aufrichtigen Gebets? Wie viele Türen hätten sich öffnen können? Wie viele Heilungen hätten geschehen können? Wie viele Leben hätten verwandelt werden können, wenn wir uns nur auf die Knie begeben hätten? Gebet muss nicht kunstvoll sein, um wirksam zu sein. Einige der kraftvollsten Gebete werden in Einfachheit und Aufrichtigkeit gesprochen. Ein einfaches Herr, hilf mir, trägt eine Kraft in sich, die Berge versetzen kann. Matthäus 7,7 ermutigt uns: Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet. Ihr Finden klopfet an, so wird euch aufgetan. Gott widersteht nicht einem Herzen, das ihn in Wahrheit sucht. Deine Gebetszeiten müssen nicht perfekt sein. Es ist nicht die Eloquenz der Worte, die Gottes Herz berührt, sondern die Aufrichtigkeit der Seele. Komm so, wie du bist. Bring deine Ängste, deine Zweifel, deine Freuden, deine Hoffnungen. Bring dein ganzes Herz und du wirst sehen, dass Gott nicht nur hört, sondern auch antwortet. Es gibt eine besondere Bewegung Gottes, die denen vorbehalten ist, die im Gebet ausharren. Manchmal kommt die Antwort nicht in dem Moment, den wir wollen, aber sie kommt immer zur rechten Zeit. Gott wirkt im Zeitrahmen der Ewigkeit und während wir warten, bereitet er uns darauf vor, das zu empfangen, was er bereits für uns bereithält. Seh, ist unmöglich, Zeit mit Gott zu verbringen und unverändert zu bleiben. Seine Gegenwart verwandelt. Sie reißt unsichtbare Mauern nieder, heilt Wunden, die menschliche Worte nicht erreichen können und bringt Frieden, wo zuvor Verwirrung herrschte. In 2. Korinther 5,17 lesen wir: Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Das ist die Verheißung für alle, die sich entscheiden, in Gemeinschaft mit dem Herrn zu leben. Manchmal antwortet Gott sofort. Manchmal lässt er uns warten, damit unser Glaube wächst. Und manchmal antwortet er auf eine andere Weise, als wir es erbeten haben, weil er weiß, was das Beste für uns ist. In jedem Fall ist das Gebet niemals umsonst. Es kehrt nie leer zurück. Jedes Mal, wenn du dich hinkniest, freut sich der Himmel. Jedes Mal, wenn du das Angesicht des Herrn suchst, wird dein Geist gestärkt. Du kannst es vielleicht jetzt nicht sehen, aber es entsteht ein unsichtbares Bauwerk, ein Werk, das den größten Prüfungen standhalten wird. Es gibt keinen Schmerz, den das Gebet nicht lindern könnte. Es gibt keine Last, die die Gegenwart Gottes nicht leichter machen könnte. Jesus hat uns in Matthäus 11,28 eingeladen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Diese Einladung ist heute genauso aktuell wie vor 2000 Jahren. Er ruft immer noch. Er empfängt immer noch. Ob an guten oder schlechten Tagen, in Momenten des Lachens oder des Weinens, er ist an unserer Seite. Das Gebet ist der unsichtbare Faden, der uns mit dem Himmel verbindet, selbst wenn die Erde unter unseren Füßen zu zerbrechen scheint. Wenn wir beten, sprechen wir nicht nur mit Gott. Wir lassen auch zu, dass er zu uns spricht. Man muss nicht alle Geheimnisse des Glaubens verstehen, um ein Leben des Gebets zu führen. Es genügt, zu vertrauen, wie ein Kind seinem Vater vertraut. Es genügt, zu glauben, dass Gott alles unter Kontrolle hat, selbst wenn alles auseinanderzubrechen scheint. Und er versagt niemals. Gebet ist nicht nur eine Disziplin, es ist ein Vorrecht. Es ist das größte Geschenk, das wir erhalten haben. Direkt mit dem Schöpfer des Universums sprechen zu können, im Wissen, dass er uns hört, uns liebt und für unser Wohl wirkt. Römer 8,28 versichert uns: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wenn wir beten, richten wir uns nach dieser unveränderlichen Wahrheit aus. Es gibt eine Art von Kraft, die nur im stillen Ort geboren wird, wo nur du und Gott wissen, was durchgestanden, was geweint und was überwunden wurde. Wenn das Gebet zum Atem der Seele wird, kann uns nichts mehr von der Hoffnung trennen, die von oben kommt. Selbst wenn die Welt zusammenbricht, bleibt der, der auf Gott vertraut, standhaft, mit einem festen Herzen und dem Blick auf die Ewigkeit gerichtet. Vielleicht hast du das Gefühl gehabt, dass deine Gebete zu klein sind, um gehört zu werden. Aber wisse, Gott hört selbst das schwächste Flüstern. Er kennt die Worte, die du nicht einmal aussprechen konntest. Noch bevor das Wort auf deiner Zunge ist, kennt er es schon ganz. Psalm 139,4 erinnert uns daran. Denn ehe ein Wort auf meiner Zunge ist, siehe Herr, kennst du es ganz. Gebet ist die ausgestreckte Hand, die Gottes Hand ergreift. Es spielt keine Rolle, wie tief der Abgrund ist, dem du gegenüberstehst, seine Hand ist stark, um zu retten. Der Prophet Jesaja erklärte in Kapitel 59, Vers 1, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, dass sie nicht retten könnte, und sein Ohr nicht zu schwer, dass es nicht hören könnte. Gott ist niemals zu fern, um zu handeln, niemals zu beschäftigt, um dich zu hören. Das Leben kann voller unerwarteter Wendungen sein, aber Gottes Liebe ist die einzige Gewissheit, die sich niemals ändert. Wenn wir beten, verankern wir unsere Seele in dieser unveränderlichen Wahrheit. Das Gebet ist wie ein Anker, der uns festhält, selbst wenn die Wellen versuchen, uns mitzureißen. Lass nicht zu, dass der Mutlosigkeit dir den Glauben raubt an das, was Gott tun kann. Viele geben am Vorabend der Antwort auf. Viele hören gerade dann auf zu beten, wenn der Sieg näher ist als je zuvor. Mach weiter. Rufe. Warte. Vertraue. Der Herr ist gut zu denen, die auf ihn hoffen, zu der Seele, die ihn sucht. Vielleicht hast du dich vergessen gefühlt, als wären deine Gebete nur Tropfen in einem Ozean voller Bedürfnisse. Aber wisse dies, Gott sieht jeden einzelnen Tropfen. Jedes deiner Gebete ist im Himmel verzeichnet. Offenbarung 5,8 spricht davon, dass die Gebete der Heiligen wie Weihrauch vor Gott aufsteigen. Nichts geht verloren. Alles ist kostbar für ihn. Es entsteht ein Lied in der Seele dessen, der auch inmitten des Schmerzes betet. Es ist das Lied des Vertrauens, der unsterblichen Hoffnung, der Gewissheit, dass Gott größer ist als jeder Sturm. Anstatt die Angst herrschen zu lassen, lass das Gebet aufblühen. Anstatt dem Zweifel Raum zu geben, pflege den Glauben. Die Gegenwart Gottes ist das größte Geschenk, das wir hier auf Erden erfahren können. Im Gebet finden wir die Quelle wahrer Freude. Psalm 16,11 versichert uns, du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Die Freude, die von Gott kommt, hängt nicht von den Umständen ab, sondern entspringt der Gewissheit, dass wir geliebt sind. Wenn das Gebet zur Priorität wird, verändert sich unser Leben von innen heraus. Wir beginnen mit den Augen des Glaubens zu sehen, mit den Ohren der Hoffnung zu hören und mit festen Schritten zu gehen, auch wenn der Boden unsicher erscheint. Das Gebet richtet unseren Blick über die Schwierigkeiten hinaus und verankert unser Herz im Ewigen. Gott ruft dich heute. Zurück zur ersten Liebe, um in ihm die Quelle von allem zu finden, was du brauchst. Es gibt keinen Ersatz für seine Gegenwart. Es gibt keine bleibende Freude außerhalb seiner Liebe. Wenn wir ihm Raum in unserem Alltag geben, verwandelt er unser Herz und erneuert unsere Kräfte. Du musst nicht alles verstehen, um zu vertrauen. Gott verlangt kein vollständiges Verständnis, sondern einen Glauben wie den eines Kindes. Einfach, vertrauensvoll, vollkommen. Ein Glaube, der betet und wartet, der ruft und vertraut, der sich vor Gott beugt und sich mit Mut erhebt, um allem zu begegnen, was kommen mag. Wenn die Last zu schwer erscheint, erinnere dich an die Einladung des Erlösers. Kommt her zu mir. Er ist die Ruhe für die Erschöpften, der Schutz für die Bedrängten, die Stärke für die Schwachen. Wenn du müde bist, wenn dein Herz nach Erleichterung schreit, dann eile in die Arme des Vaters im Gebet. Das Gebet muss nicht auf den perfekten Moment warten. Es braucht keinen besonderen Ort. Du kannst jetzt sofort beten, wo auch immer du bist. Gott ist näher, als du denkst, bereit zuzuhören, bereit zu handeln, bereit zu lieben. Jeder Schritt des Glaubens, den du auf Gott zugehst, wird von seinen Schritten auf dich zu begleitet. Er ist der Vater, der dem heimkehrenden Kind entgegenläuft. Der Vater, der umarmt, der wiederherstellt, der erneuert. Heute ist der Tag, um deinen Altar zu erneuern. Um das Gebet nicht als Pflicht, sondern als größte Freude deines Tages zu sehen. Um in Gottes Gegenwart die Kraft zu finden, die die Welt nicht geben kann. Um zu entdecken, dass derjenige, der im Glauben betet, niemals allein ist. Es geht nicht darum, wie viel Zeit du auf den Knien verbringst, sondern darum, wie lange dein Herz ergeben bleibt. Gott zählt keine Stunden, er sucht Herzen. Der Heilige Geist ist keine Kraft, die wir einsetzen, um unsere Wünsche zu erfüllen. Er ist eine Person, die in uns wohnen, mit uns gehen und unser Leben zu einem Ort machen möchte, an dem er sich freuen kann. Wenn du jemanden liebst, misst du nicht die Zeit, die du mit ihm verbringst. Du möchtest einfach da sein und die Gemeinschaft genießen. So ist es auch mit dem Heiligen Geist. Er möchte, dass du seine Gegenwart bewusst lebst, jeden Moment daran denkst, dass er bei dir ist, deine Gedanken hört, deine Freuden und deinen Schmerz fühlt und an deiner Seite geht. Das größte Geschenk, das wir Gott machen können, ist keine Liste von Bitten, sondern ein Herz, das ihn mehr begehrt als jede Segnung. Er möchte von denen gesucht werden, die ihn um seiner selbst willen lieben und nicht nur wegen dessen, was er geben kann. In Jeremia 29, 13 steht: Ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt. Das ist eine Verheißung. Für alle, die ihn wirklich finden wollen. Die wahre Salbung, die Leben verwandelt und Erweckung hervorbringt, wird nicht durch menschliche Opfer erkauft, auch nicht durch Techniken oder Formeln erlangt. Sie ist das Ergebnis eines hingegebenen Lebens, einer Seele, die täglich sagt: Herr, alles, was ich bin und habe, gehört dir. Wie Paulus in Philipper 3, 8 erklärte: Ja, wahrlich, ich erachte alles als Verlust gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Es geht nicht um Methoden. Es geht nicht um Stundenanzahl. Es geht um Beziehung. Gott teilt seine Ehre mit niemandem. Er sucht keine Darbietungen, sondern Aufrichtigkeit. Die Salbung ist nicht das Ziel, sondern das natürliche Ergebnis eines Herzens, das Freude in der Gegenwart des Herrn gefunden hat. Gott ruft ein Volk hervor, das keine Titel, keinen Applaus und keine menschliche Anerkennung sucht. Ein Volk, dessen größte Freude es ist, das Herz Gottes lächeln zu sehen. Eine Armee gewöhnlicher Männer und Frauen, die, weil sie den Heiligen Geist über alles lieben, Wunder, Heilung und Transformation natürlich durch ihr Leben fließen sehen werden. Der Heilige Geist sehnt sich nach dir. Er möchte empfangen, geliebt und geehrt werden als die Person, die er ist. Nicht als eine Kraft, die man manipulieren kann, sondern als ein Freund, der angebetet wird. In Jakobus 4,5 lesen wir: Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Mit Eifer verlangt der Geist, der in uns wohnt. Es ist Zeit, aufzuhören, menschlichen Methoden nachzujagen. Es ist Zeit, eine Liebesgeschichte mit Gott zu schreiben. Eine Geschichte, die im Verborgenen beginnt, sich in der Intimität festigt und in verwandelten Leben um uns herum Früchte trägt. Das ist das wahre christliche Leben. Mit Gott zu gehen, wie Henoch ging, bis es keine Trennung mehr gibt zwischen Himmel und Erde. Auf unserem Weg. Gott sucht nicht nach Perfektion, sondern nach Hingabe. Er wartet nicht darauf, dass du alle Antworten hast, sondern dass du ein Herz hast, das bereit ist, ihn über alles zu lieben. Es ist einfach, aber tiefgründig. Und genau diese Einfachheit macht es in Gottes Augen so großartig. Wenn der Heilige Geist ein williges Herz findet, nimmt er dort Wohnung. Er erfüllt, verwandelt, führt und befähigt. Nicht aus Pflicht, sondern aus Liebe. Die Herrlichkeit Gottes ruht auf denen, die ihn im Geist und in der Wahrheit suchen, ohne Masken, ohne Bedingungen, nur mit Hunger und Durst nach seiner Gegenwart. Mögest du heute entscheiden, dein Herz zum Zuhause des Heiligen Geistes zu machen. Mögest du jeden Moment bewusst leben, dass er bei dir ist. Mögen deine Worte, deine Gedanken und deine Handlungen von dem Wunsch geleitet sein, ihm zu gefallen und ihn willkommen zu heißen. Diejenigen, die so zu leben wählen, werden ihre Generation verändern. Sie werden sehen, wie Häuser wiederhergestellt, Familien geheilt und Leben verwandelt werden. Denn wo wahre Hingabe ist, da manifestiert sich die Kraft des Himmels. Das Gebet wird nicht nur Worte sein, sondern Leben. Die Salbung wird nicht nur in Momenten spürbar sein, sondern in einem ständigen Fluss. Du bist zu weit mehr berufen als zu einem gewöhnlichen Leben. Du bist berufen, erfüllt von Gottes Gegenwart, zu leben. Licht inmitten der Dunkelheit zu sein. Salz der Erde und lebendige Hoffnung unter den Menschen. Und alles beginnt damit, dass du entscheidest, den Heiligen Geist so zu lieben, wie er es verdient. Wenn du heute diesen Ruf spürst, wenn dein Herz nach mehr brennt, dann verschließe dich nicht. Antworte, übergib dich. Lass zu, dass er jede Ecke deines Lebens übernimmt und daraus ein lebendiges Zeugnis seiner Liebe macht. Denn am Ende geht es nicht darum, was wir für Gott tun können, sondern darum, was Gott durch ein ganz ihm hingegebenes Herz tun kann. Angesichts all dessen, was wir betrachtet haben, stellt sich eine Frage, die nicht ignoriert werden kann. Wie lange wollen wir noch aufschieben, was der Heilige Geist in uns tun möchte? Es geht nicht um morgen, es geht nicht darum, erst bereit zu sein. Es geht um jetzt, um diesen Moment, in dem er dein Herz berührt und deinen Namen ruft. Es geht nicht darum, noch ein flüchtiges Gefühl zu suchen, sondern sich ganz hinzugeben. Es ist an der Zeit, aufzuhören, nur den Glauben anderer zu bewundern und anzufangen, einen Glauben zu leben, der verwandelt, der im Herzen brennt und Berge versetzt. Lass nicht zu, dass die Kälte der Welt das Feuer auslöscht, das Gott in dir entzünden möchte. Jeder Herzschlag ist eine neue Gelegenheit, sich noch tiefer ihm hinzugeben. Die Ewigkeit beginnt nicht erst nach dem Tod. Sie beginnt in dem Moment, in dem du sagst, Herr, mein Leben gehört dir. Denn wer Gottes Gegenwart findet, findet den wahren Sinn des Lebens. Vielleicht hast du es auf deinen eigenen Wegen versucht. Vielleicht hast du an Quellen gesucht, die zu schnell versiegt sind. Doch heute ist die Einladung eine andere. Es geht nicht darum, mehr zu tun. Es geht darum, mehr zu sein. Sei ein Kind. Sei geliebt. Sei ein Tempel des Heiligen Geistes. Es spielt keine Rolle, wie weit du dich entfernt hast. Gott sehnt sich immer noch mit ewiger Liebe nach dir. In Jeremia 31,3 steht, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Es gibt keine Verdammnis für den, der sich entscheidet, zurückzukehren. Es gibt nur offene Arme, bereit zu empfangen und wiederherzustellen. Stell dir vor, du würdest leben in dem Wissen, dass Gottes Gegenwart bei jedem deiner Schritte real ist. Stell dir vor, du würdest gehen und wissen, dass er lächelt, wenn er sieht, wie dein Herz danach strebt, ihm zu gefallen. Dieses Leben ist möglich und wartet auf dich. Es ist für die, die sich wirklich hingeben, für die, die alles hinter sich lassen, um alles zu umarmen, was Gott zu geben hat. Es ist Zeit, keine Abkürzungen mehr zu suchen. Es ist Zeit, aufzuhören, mit Methoden erreichen zu wollen, was nur durch Liebe erreichbar ist. Wenn das Herz sich hingibt, bewegt sich Gott. Wenn die Seele sich ergibt, öffnet sich der Himmel. Wenn das Leben vollständig angeboten wird, erfüllt Gottes Herrlichkeit jeden leeren Raum. Die Wahl liegt vor dir. Ein gewöhnliches Leben oder ein Leben, das von der verwandelnden Gegenwart Gottes geprägt ist. Ein lauwarmer Glaube oder eine brennende Leidenschaft für den, der alles gegeben hat, um dich zu gewinnen. Ein oberflächlicher Weg oder ein tiefes Eintauchen in die Gnade, die niemals versagt. Blicke nicht zurück. Lass nicht zu, dass Angst oder Zweifel das rauben, was Gott heute in deinem Geist säen möchte. Wer auf den Herrn vertraut, wird niemals zu Schanden. Wer sein Leben ihm übergibt, wird es nie bereuen. Jetzt ist der Moment, sich zu entscheiden. Nicht morgen, nicht später. Jetzt. Mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Denn wer den Herrn von ganzem Herzen sucht, wird ihn finden. Und wer ihn findet, wird nie mehr derselbe sein. Was Gott durch dein Leben tun will, ist größer als alles, was du je geträumt hast. Alles beginnt im Verborgenen. Alles beginnt mit einer Entscheidung. Und diese Entscheidung liegt in deinen Händen. Möge Gott dein Leben mächtig segnen.